Frequency, NetAudio, NetLabels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu einer Stunde Netzmusik mit Christian Grasse. Hallo. Draußen schleicht sich ja so langsam, aber sicher der Herbst heran. Zeit also für ein paar wärmende Klänge. Die kommen heute hauptsächlich von dem französischen Label Dead Bees Records. Los geht's aber mit einer Empfehlung aus Schottland. Und zwar vom Edinburgh Man Podcast. Der wies in seiner letzten Ausgabe unter anderem auf diese Band hier hin, The Sea Life. Collector von The Sea Life aus Washington. In Basements heißt das aktuelle Album der Amerikaner. Seit dem 13. Oktober gibt's das bei Bandcamp und zwar für so viel, wie ihr dafür bereit seid zu geben. Pay what you want heißt diese Strategie und wir hören noch ein Stück der Band, das die ruhige und verträumte Seite von The Sea Life zeigt. Shoot Me Down, der Opener von In Basements. Whoa, oh, oh, oh. Took me so long. Took me so long to realize it's you. I wish we could be doesn't work out like that. Yeah. Verträumte Liebeslieder aus Dänemark, und zwar von Cape Canaveral, einem Indie-Lo-Fi-Pop-Quartett aus Kopenhagen. Die aktuelle Single der vier Dänen erschien als freier Download beim Netlabel Eardrums Pop. Und es geht auch gleich weiter mit Eardrums Pop und Liebesliedern. Die Kids on Bikes kommen aus Florida und singen über ihre Liebe zum Fahrrad. Wie das klingt, erfährt man zum Beispiel in diesem Stück hier, Transference. We have been through thick and thin, and I've endured you to the end without abandoning the process. You've got the lightest frame around, and you would never weigh me down. And when it comes to style, there's no contest. Say that there's no way that I'm redirecting my feelings as if they've gone wayward. But it's more than transference, because my manga cruiser's been there from the humblest beginnings. There were times when you disappeared, have been made by repetition in response to repeating problems that need resolving. And we can respond another way as long as we have got the driving force to prime a new decision. But the only driving force are my two legs, of course, and this undying adoration. And dismiss this feeling as some sentimental exaggeration. And while maybe they were right, I don't need the soft moonlight. With my bike there's illumination. And there were times when you disappeared, but ooh, I found you at the school. Say distance, it makes you care, but ooh, I'll be staying close to you. Über Fahrräder von den Kids on Bikes. Transference heißt dieses Stück. Zu finden ist es auf der mittlerweile 26. Veröffentlichung des Netlabels Eardrums Pop, das sich den noch unbekannten, eher lockeren Indie- und Folk-Pop-Bands verschrieben hat. Ebenfalls der Independent-Musik verschrieben hat sich das französische Label Dead Bees Records. Gegründet wurde es 2003 in Toulouse, damals eigentlich nur, um den eigenen Bands der Labelmacher eine Plattform zu bieten. Mittlerweile ist daraus ein internationales Künstlerkollektiv geworden, inklusive eines jährlichen Download-Samplers. Zum Beispiel mit Bands wie Altair und Burial at Sea. Und genau die hören wir jetzt. You were the girl trials, but not even the judge could ever. Watching your thoughts go straight out the door, you were barely there. I stand in the shadow of the sun on the moon, and I'm barely there. I would not settle. Off her dress. I was the man who gets in the bed with my jeans and my boots already on. Watching your heart go straight out the door, you were barely there. You stand in the light of the ray of the sun. I'm barely there. Nobody wants half of a dream to be waking by silence, a girl drifting away. Voltaire mit Free Jazz Music. Einer von insgesamt 21 Songs des mittlerweile 11. Dead Bees Records Sampler. Der bietet einen bunten Querschnitt des Indie-Labels aus Toulouse. Davor hörten wir ebenfalls ein Stück dieser Compilation Burial at Sea mit Barely There. Und damit die Vielfalt des Labels und des Samplers noch deutlicher wird, gibt's jetzt wunderbar zurückgenommene Singer-Songwriter-Folk-Klänge. Und zwar von The Dove and the Wolf aus Paris. On the Other Side von Dove and the Wolf. Wer von den beiden jetzt Wolf und wer die Möwe ist, das bleibt ein Geheimnis. Bekannt ist jedoch, dass Luis Hayat und Paloma Gil hinter diesen zauberhaften Klängen stecken. Ihre Debüt-EP haben die beiden im September bei Bandcamp veröffentlicht. Den eben gehörten Song steuerten sie der 11. Dead Bees Records Compilation bei. Und wie die Nummer 11 schon erahnen lässt, gibt es bereits einige Vorläufer dieses Samplers. Wir hören ein Stück von Nummer 8, und zwar den Soldier Song von Andrew Gleason. You know it's over. You're the only one around. When the time comes, you'll come back here. Will you be the only one around? You know I need you. Don't even think. Don't think I don't need you. You're not the only one around. Around here, the sun goes quietly. blood is on their hands. The blood is on their hands. Andrew Gleason war das, ein Sänger und Multi-Instrumentalist aus den USA, der auch Musik unter dem Namen The Temporary Thing macht. Bei Dead Bees Records kann er bereits diverse Veröffentlichungen vorweisen, unter anderem auf den jährlichen Dead Bees Records Label Samplern. Die gibt's für lau im Netz und wer will, kann sie auch auf CD ergattern und das für gerade mal 2 Euro pro Stück. Kommerz kann man diesem Label nun wirklich nicht vorwerfen. Auf den Label-Compilations ist auch Copson vertreten, auf Nummer 8 und 9 gleich, und zwar mit völlig verschiedenen Sounds. Einmal ruhig, fast unschuldig mit einem Folk-Song und einmal ausufernd, energetisch und punkig. Wir hören beide Stücke, Blues for Hire und Rubbish von Copson. Talk to me. Drop me a light. Public trees and beautiful sky. The shit is empty. Rock and roll, miles and miles. Give me a sign. Give me a sign. Raindrops and the wind chill. Fingertips are lazy. Cars and bridges. Rubbish von Copson, einer Solokünstlerin aus Toulouse, die bereits mit 6 Jahren mit dem Musikmachen begann. Mittlerweile lebt sie in Brüssel und hat eine Band um sich geschart, die heißt aber immer noch genauso Copson. So, und wir machen jetzt eine kleine Dead Bees Records Pause und widmen uns einer Band, die eigentlich auch in den Katalog des französischen Labels passen würde. The Dark Colors since 6085. Wir hören Bloody Liar. Bloody Liar, verdammter Lügner, singen die Dark Colors since 6085. Ein Quintett aus Madrid, das seine musikalischen Schubladen wie folgt beschriftet. Progressive Rock und R&B, Garage Rock und Proto-Punk. 60s Sound mit Augenzwinkern also. Zumindest musikalisch würden die auch gut zu Dead Bees Records passen, hatte ich ja schon erwähnt. Hier der einordnende Vergleich einer Band des Labels, The Rusty Bells mit Fumes of Fear. Empty. habits of your game. Dance with me. On a Mountain von Dee Travelin, ein Singer-Songwriter aus Vancouver, Kanada, also, der mit seiner Dee Travelin Band gerade an einem Debütalbum arbeitet. Zumindest steht das auf dem Facebook-Profil des Künstlers. On a Mountain ist ein bisher unveröffentlichtes Stück, das exklusiv auf der 9. Deadbeats Records Compilation gelandet ist. Die erschien schon im Februar 2010, also ja, knapp 2,5 Jahre ist das schon her. Etwas frischer dagegen ist die Nachfolger-Compilation. Die trägt logischerweise die Nummer 10 und beinhaltet die letzten beiden Songs dieser Frequency-Ausgabe. Wir hören George, der allerdings gar nicht wie George klingt, denn er ist eine Sie. Happy Valentine's Day, you did it all the good way. You took me to the seaside, my eyes were open wide. And you said, I love you, little bird, and I want to spend my life with you. I love you, little bird, I don't want to waste my time without you. Ooh, I'm just a little bird. Ooh, haven't you heard? Ooh, I'm just a little bird. You took me to the seaside, still there staring at the clouds. And you said, I love you, little bird, I want to fly right next to you. I love you, little bird, if I lost a wing, it has to be with you. And I said, I'm just a little bird. Just a Little Bird von George, der eigentlich Pauline heißt, eine Frau ist, wie man vom Gesang her schlussfolgern kann, und aus Paris kommt. Außerdem nimmt sie ihre Songs ausschließlich mit dem iPhone auf. Ja, viel mehr lässt sich nicht sagen über George aus Paris. So viel Zeit bleibt auch gar nicht mehr, um die Geheimnisse rund um George alias Pauline zu lüften, denn es folgt bereits der letzte Song dieser Sendung. Der stammt von der sehr zu empfehlenden 10. Deadbeats Records Compilation und die lege ich euch wirklich sehr ans Herz, so wie jeden Song dieser Sendung. Download und Infolinks findet ihr wie immer im BytefM Magazin und auf radiofrequency.net. Zum Abschluss hören wir ein wahrhaftiges musikalisches Schlusswort, und zwar A Bomb von The Dead Mantra. Tschüss und bis bald, sagt Christian Grasse, und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Time is the end of- again drops.